Telekom, Fernsprecher, Konstabler, Wache, Gleis S1, Gleis 3. Dann Radioapparat. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehören einige Jugendlichen, die hier mit Bierflaschen bewaffnet auf dem Bahnsteig aufgelaufen sind. Ansonsten, außer einer auf einer Bank sitzenden Gruppe älterer Herrschaften, die ebenfalls mit Bierflaschen ausgerüstet sind, und einigen Spezialmüllausrüstungen, unter anderem eine Verpackung eines Vodafone Carrier Spezialtelefons, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.